Einsicht. Zwischenschritte. Man denke daran, dass ein Innehalten dem Menschen etwas an Gewissheit einbringen können wird. Eine eigentliche Sorge kann vom Menschen einmal erfüllt werden. Das wird immer dann so möglich sein, wenn das Gute für ihn wahr geworden ist und er mit seinen Dingen auch wirklich hinlänglich bestanden hat. Dann sollen aus diesen Dingen Beispiele für ein Geschehen der Gegenwart werden. Man hat ja schließlich auch einmal etwas dabei gelernt, als man sie ausgestaltet hat. Am eigenen Gut kann der Mensch die Wahrheit des Gegebenen doch am besten ablesen. Um sich selbst weiß er eigentlich noch immer gut Bescheid. So hat Schneider das Seinige sich bedenken können.